Maske zum Reiterhof holen will? Die Freunde waren schon bald an der Haltestelle angelangt, wo kurz darauf ihr Bus zurück in die Stadt hielt. Sie stiegen ein und setzten sich auf 4 freie Plätze. Timmy machte es sich. Am meisten freut mich ja just, dass du nun doch noch in den Genuss kommst.